Die neue Träne von Petöfi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die neue Träne von Petöfi. Ich glaubte, dass aus meinem Auge das Schicksal für der dich verbannte. Und wieder hängst du an der Wimper des Schmerzes glänzender Gesandte. Kaum wandelt ich in Sonnenstrahlen, gemächlich auf des Glückes Wegen, und abermals deckt eine Wolke das Himmelslicht und sendet Regen. Doch nein, nicht Regen, nur ein Tröpfchen, nur eine einzige kleine Zähre. Doch bitterer will sie mir erscheinen, als es ein Bach von Tränen wäre. O Liebe, viele Tränen habe ich deinetwegen schon vergossen. Mein armes Volk, manch schwere Tropfen sind deinetwillen schon geflossen. Doch keine schmerzlichere Träne jemals in meinem Auge brannte, wenn ich's zu dir, o Flammenliebe, mein Vaterland zu dir hinwandte. Die Träne brennt wie glühend Eisen, es ist entsetzlich, o, ich rase. Es steigt in seiner ganzen Fülle der Pfeifenrauch mir in die Nase. Ende von Die neue Träne von Petöfi.